WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien, schönen guten Abend. Und mit einem experimentellen Monolog über das Senden von Gedanken, über Telepathie und die Frage, wer ist Mensch und wer Maschine? In Till Müller-Klugs Hörspiel Die Gedankensenderin geht es um ein menschliches Paar. Er bastelt gerne mit Elektroschrottteilen herum und zwar so oft, dass er gar keine Zeit mehr für sie hat. Und sie versucht deshalb, ihn auf telepathischem Wege durch die elektronischen Teile zu erreichen. Gesprochen wird dieser Monolog von Miriam Abbas. Die Gedankensenderin von Till Müller-Klug. Regie Renate Petroff. Ich denke an dich. Sekundenkühler Sehnsucht, suchend, schwenken die Fühler meine Konzentration, Imagination. Ertasten die Konturen eines Bildes. Es beginnt sich zu entwickeln, taucht vor mir auf wie aus dem Milchsee eines frischen Polaroids. Nun erkenne ich dich. Du hebst deinen Kopf, schiebst dich in die dritte Dimension und stehst auf der Straße. Ich kann dich sehen. Jetzt, wie du über die Kreuzung läufst, Hände in den Taschen, Schultern hochgezogen, Blick auf den Asphalt, dir ist kalt. Du presst die Lippen aufeinander und gehst schneller, vorbei an der Tankstelle, vorbei am Elektronik-An- und Verkauf. 300-400 Meter noch zum Haus. Du schiebst die Hände tiefer in die Jacke. Die Uhr. Die Uhr. Die Uhr. Die Armbanduhr. Ich denke an dich. Deine schwarze Casio. Da. Nun hast du die linke Faust aus der Tasche gezogen. Autoscheinwerfer blitzen über die Anzeige. Du ziehst die Augenbrauen zusammen und liest die grünlich schimmernde Zahl, irgendeine Zeit. Deine, nicht meine Zeit. Denn alle Uhren, die du anschaust, sagen dir seit Monaten dasselbe. Beim nächsten Ton ist es verdammt spät. Und jetzt, wo du die Hand zurück in die Jacke stößt, hat es dich wieder eingeholt, dieses Gefühl. Diesmal könnte es später sein. Zu spät. Ich denke an dich. Jetzt, wo du vor der Haustür stehst, den Schlüssel in das Schloss schiebst, umdrehst. Bestimmt hast du dir etwas ausgedacht, eine kleine Rede, eine Handvoll passender Worte, die du mir oben überreichen kannst, falls ich da bin. Ein linderndes Mitbringsel. Der Diplomat in dir schiebt Überstunden, bastelt an einer neuen Deeskalationsstrategie. Es gibt für alles eine Lösung, versetzt man sich nur in die Lage des anderen. Genau das tue ich. Hocke mitten in dir drin und hier wimmelt es von Lösungen. Die sind tatsächlich in der Überzahl, da kommt kein Problem gegen an, selbst ich nicht. Erster Stock, die halbe Treppe. Das ist keine Frage von sauberer Bruchrechnung. Zweiter Stock, das kennt kein Ergebnis, das sehnt sich nach Erlösung. Dritter Stock. Jetzt fühle ich mich ganz nah bei dir. Deine Hand, wie sie in die Jackentasche fährt, nach dem Schlüsselbund tastet, zurückzuckt, als hätte sie sich am Metall verbrannt. Etwas hält dich davon ab, unsere Tür zu öffnen. Es ist die Klingel. Du weißt nicht, ob ich da bin. Behutsam drückst du den Knopf und lässt gleich wieder los. Falls ich schlafe, willst du mich nicht wecken. Du horchst nach einer Antwort. Hörst den eigenen Atem 4-5 Mal ein- und ausströmen, dann schließt du auf und trittst über die Schwelle. Griff nach rechts zum Lichtschalter und ein leiser Fluch, als es dunkel bleibt. 7-8 Zeitlupenschritte durch den lichtleeren Raum auf die Küche zu. Griff nach links zum Schalter, diesmal erfolgreich. Blick zurück in den Flur auf die hässliche Deckenlampe aus Tropfenglas. Zählebiges Relikt der Vormieter. Blick auf die darin sichtbare Glühbirne, die nicht mehr glühen will, von der du glaubst, sie sei durchgebrannt. Kurzer Gedanke, hier und jetzt die Leiter zu holen und die Birne zu wechseln. Aber der Hausmeister in dir hat schon Feierabend, oder? Der Hausmeister in dir zögert. geht in Gedanken die Elektrobestände durch. Doch, da könnte noch eine Hunderter dabei sein. Der Hausmeister in dir macht mobil. Schickt dich durch die Küche in die Abstellkammer. Suchend fährst du mit dem Zeigefinger über die staubigen Kanten der Metallregale. Vorbei an Farbeimern, Lötkolben, Platinenschachteln, Schraubzwingen, Akkubohrer, Batterieladegerät, CD-Rohlingen, silberner Stablampe, Abschleppseil. Du ziehst einen Karton aus dem untersten Regal, stutzt, erkennst das Muster meines hellblauen Sommerkleids, schiebst den Karton wieder zurück und stößt einen halben Meter weiter auf die Glühbirnensammlung. Ich kann dich sehen. Jetzt, wie du der Reihe nach die Schachteln öffnest, die Birnen dicht vor dein Gesicht hältst. Mühsam entzifferst du die blass gedruckten Wattzahlen. Keine Hunderter dabei. Der Hausmeister in dir zuckt die Achseln. Du zögerst. Doch, da gibt es noch jemanden, den du fragen könntest. Ihn. Den Mann, auf den fast immer Verlass ist. Ihn. Den Funkensprüher. Der würde sicher eine Lösung finden. Er finden. Aber der Hausmeister in dir wird ungeduldig. Murmelt was von Baumarkt morgen früh und Schluss für heute. Die Uhr. Die Uhr. Die Uhr. Die Küchenuhr. Beim nächsten Ton ist es: Du holst dir ein Bier aus dem Kühlschrank und setzt dich an den Küchentisch. Auf dem Stuhl gegenüber ein Stapel Zeitungen. Obenauf ein englisches Modemagazin. Darunter die ausgefransten Ecken eines Halbleiterkatalogs. Blick auf den Messingaschenbecher. Ein Neutron und ein Elektron, die tanzen durch den Kupferdraht. Komm mit und fühl die Glut. 4, 5 Zigarettenkippen, manche mit Spuren meines Lippenstifts, die du nicht siehst. Dein Blick ist nicht scharf gestellt, driftet über die Dinge. Du denkst an deine kleine Rede. Der Diplomat in dir ist enttäuscht. Die vielen Argumente, Formulierungen, sogar ein warmes Bekenntnis war dabei. Das bleibt nun alles in dir liegen und wird kalt. Kannst du mir morgen nicht mehr auf den Tisch stellen. Jetzt, wo dein Gespräch endlich gar ist, bin ich nicht da und du hast wirklich Hunger. Immer kommt der eine zu früh oder die andere geht zu spät los. Aber ich bin noch längst bei dir. Ich denke an dich. Jetzt in dieser Sekunde zuckt mein Gedanke durch die Nacht. Ein unsichtbarer Tentakel, dessen Spitze deine Schläfe kitzelt. Da! Du hebst den Kopf, als hättest du etwas gehört. Fährst hier mit der Hand durchs Haar, rutscht auf deinem Stuhl herum. Stumm bewegst du deine Lippen und nun beginnst du für dich allein deine kleine Rede über die Lage unserer Emotionen. Breitest dich aus über gutes Gestern, heftiges Heute und möchte gern morgen. Leitest mit einer nervösen Handbewegung über zum Diskussionsteil. Alle meine Fragen, Antworten, Zwischenrufe kennst du auswendig. Du streust sie ein, Salz in Wunden, deine und meine. Weil meine Worte aus deinem Mund anders klingen, schärfer, waffenähnlicher. Und schon verstricken wir uns im 1001. Gesprächsknäuel, wickeln uns ein in Peitschenschnüre und Stacheldraht. Wütend wälzen wir uns im eigenen Netz, reißen unsere Schilde hoch und schmeißen Schlagworte. Falsche Freunde, schlechter Sex, keine Tränen, mieses Monologluder, einsamer Elektroschrottsammler, elende Endloskassette, Freakfunzel. Ich denke an dich, du umnachteter Bastler. Ich kann dich sehen, wie du aufspringst, mit der flachen Hand auf die Tapete schlägst, das Gesicht verziehst wie unter einem Schwall kalten Wassers. Jetzt ungläubiges Augen öffnen, das benommene Kopfschütteln eines getroffenen Boxers. 3, 4 schwankende Schritte zurück in deine Küchenecke und du sackst auf den Stuhl. Ja, ich wollte dich verletzen. Halb offen baumeln deine Hände neben den Stuhlbeinen. Du legst den Kopf in den Nacken und schaust an die Decke. Neu gestrichen. Wann eigentlich? Die Uhr. Die Uhr. Die Uhr. 2, 3 Wochen her. Schwarz. Die neue Farbe macht den Raum höher. Deine Meinung, nicht meine. Ein bisschen Weltraum über deinem Kopf. Wieder schließt und öffnest du die Augen. Dir fällt ein, vor Jahren hast du dir einmal vorgenommen, von Zeit zu Zeit senkrecht in den Himmel zu schauen. Einfach so, um nicht zu vergessen, wie hoch die Welt ist. Wie offen sie sein kann und heute nicht ist. Warum? Eine Frage von Perspektiven. Der wolkenlose Himmel ist nicht wirklich blau. Eine Frage von Wellenlängen und Luftspiegelung. Die genauen Zusammenhänge hast du vergessen. Ein bisschen Weltraum über deinem Kopf. Ein bisschen wenig und doch schön. Du schiebst dich in eine aufrechte Position, streckst die Rückenmuskeln, massierst dir mit beiden Händen das Gesicht und beschließt zu baden. Sieben, acht langsame Schritte in den Flur und gewohnheitsmäßiger Griff zum Lichtschalter. Kurze Irritation, dann Erinnerung. Erneuter Blick auf die Glühbirne, die nicht glüht, von der du glaubst, sie sei durchgebrannt. Unschlüssig stehst du im Halbdunkel vor der Wohnungstür und betrachtest die Verriegelungsmechanismen der Vormieter. Eine Kette, zwei Drehschlösser. Du hebst den Kopf und wendest dich nach links. Nein, geh nicht ins Schlafzimmer. Du wolltest doch baden, oder? Ich denke an dich. Du wolltest doch... Genau. Nun drehst du dich um, öffnest im Gehen deine Hemdknöpfe, stößt mit der Schuhspitze die Tür zum Bad auf, setzt dich auf die Kante der Wanne und drehst am Heißwasserhahn. Blub! Die bunte Seifenblase fliegt und wiegt viel weniger als dein Gemüt. Glitzernd schwebt sie Richtung Boiler und implodiert. 2-3 Minuten bleibst du bei den Armaturen hocken, versunken in das meditative Gurgeln des einlaufenden Wassers. Eine Hand an die Kacheln gestützt, mit der anderen prüfst du die Temperatur, spürst aufsteigenden Dampf über dein Gesicht streichen. Eine angenehme Berührung, dir wird warm. Du streifst Schuhe und Strümpfe ab, läufst über die kühlen Fliesen zum Waschbecken und schaust in den beschlagenen Spiegel. Ich kann dich sehen. Dein Gesicht, wie von Weichzeichner retuschiert. Du zögerst, über das Glas zu wischen für ein klareres Bild, lässt es bleiben, ziehst dich aus und steigst in die Wanne. Hitzeschub. Du spürst das Blut in deinem Körper beschleunigen. Aufgeschreckt im ersten Moment findet dein Kreislauf nun allmählich sein neues Niveau. Aus heiß wird warm. Du streckst dich aus, schließt die Augen und langsam löst sich die Leichenstarre des letzten Streits aus deinen Gliedern. Bald fühlst du dich wie in Watte gepackt, liebevoll aufbewahrt an einem geheimen Ort. Die Badeöle reagieren mit Wasser und Haut, bilden um dich herum eine glibbrige Schutzschicht und jetzt... Aus der sicheren Distanz deiner dampfenden Wasserburg trauen sich deine Gedanken zurück in die Gegenwart. Deine, nicht meine, tasten sich vorwärts wie Fühler. Du öffnest die Augen und schaust auf die Schaumfiguren, deine Knie, deinen Schwanz, deinen Bauch. Du denkst an diesen Mythos, dass nach einem Streit ein Sexgewitter losbrechen soll. Daran glaubst du nicht. Hast du noch nie erlebt? Und schließt wieder die Augen. 3-4 lange Atemzüge. Dann denkst du an diesen anderen Mythos, wonach der beste Sex der letzte sein soll, wenn man sich schon getrennt hat. Nein, daran willst du erst recht nicht glauben. Tauchst unter die Wasseroberfläche und lässt Blasen aus dem Mund blubbern. Aber woran glaubst du dann? Der Liebhaber in dir ist frustriert, sehnt sich zurück auf Los, bedient sich im Bordell der Vergangenheit, zehrt von Konserven alter Abenteuer und zuckt zusammen beim Anblick der Haltbarkeitsdaten. Die Uhr, die Uhr, die Uhr. Prustend tauchst du wieder auf. Der Liebhaber in dir schnappt nach Luft, verlangt von dir Wiederbelebung, hier und jetzt. Was sollst du tun? Hast du nicht alles schon probiert? Mit mir und ohne mich? Nein, so leicht wirst ihn nicht los, diesen Hormonskandal. Also gut. Diesmal wirst du alles geben, wagen, rauslassen, jeden erdenklichen Verführungsversuch. Gleich hier. Wenn ich zurückkomme, wirst du dich auf mich stürzen. Hier im Bad, weil ich das Schlafzimmer längst langweilig finde. Kein Liebesausbruch wird dir zu peinlich sein. Wenn ich nur endlich vor dir stünde. Wenn jetzt mal die Tür aufginge. Wenn ich wenigstens an mein Handy ginge. Was ist hier eigentlich los? Wo bin ich? Warum bin ich so abwesend? Ich bin ganz in deiner Nähe. Ich habe gesehen, wie du eben in der Badewanne geweint hast. Ich kann deine Sehnsucht spüren. Dein Glaube, dass alles gut wird, berührt mich. Du bist es, an den ich denke. Dich schaue ich an, wie du aus der Wanne steigst. Schön bist du. Und wieder wünsche ich mir, ich könnte dich anfassen. Aber deine Zeit ist nicht meine Zeit. Dein Ort nicht meiner. Nicht mehr und noch nicht wieder. Hier und jetzt bei dir habe ich keine Hände, bloß Augen. Ich sehe dich deinen silbergrauen Bademantel anziehen. Auf dem Rücken glitzert das rote, japanische Schriftzeichen. Erneuter Gang durch den Flur, wo du den Lichtschalter nur noch anschaust, nicht mehr drückst. Du hast dazugelernt. Blick auf die Garderobe. Mattes Funkeln der weiß-goldenen Leiste im Halbdunkel. Mit den Fingerspitzen streifst du über meinen Daunenmantel. Fühlst die biegsamen Federn unter dem froschgrünen Stoff, der hier dunkler aussieht, als er wirklich ist. Du erinnerst dich, wie wir ihn ausgesucht haben. Gemeinsame Freude an einer Modefarbe. Gang in die Küche zum Gasherd. 3-4 Versuche mit dem leeren Plastikfeuerzeug die Herdflamme zu zünden. Das lange Bad hat dich hungrig gemacht. Zurückschnellen deine Hand, als die Flamme hervorquillt. Du pustest über deine Fingerknöchel und starrst in die violetten Feuerspitzen. Kurze Bewunderung ihres zuckenden Tanzes. Dann lässt du den Knopf los und öffnest den Kühlschrank. Ich kann es sehen, dein Stirnrunzeln angesichts der spärlich gefüllten Fächer. Erst jetzt, wo der Herd schon brennt, wählst du dein Menü, wiegst ein Ei in der Hand und greifst mit der anderen die Pfanne. Erneuter Blick in die lila Flämmchen, erneute Freude an ihrem rhythmischen Züngeln. Wir, die violetten Zungen, flüstern dir Gedichte aus dem Gasometer. Und küssen können wir auch. Komm und koste uns aus. Verwundert hebst du den Kopf, der Hausmeister in dir murmelt was von Schwankungen des Gasdrucks. Aber du hörst ihm nicht zu, hast keine Lust auf seine Fachsimpeleien, sondern Hunger. Du schlägst das Ei auf, schwenkst die Pfanne und schaust auf die Küchenuhr, die jetzt ausnahmsweise mal ihren Mund hält, einfach bloß Uhr ist und keine zischelnde Panikmacherin, einfach nur weiße Küchenuhr, die hier momentan auch gar nicht gebraucht wird. Dein Spiegelei kannst du sehr gut alleine braten, du siehst ja selbst, wenn es soweit ist, nämlich jetzt. Buxierst das Ei auf den Teller und beginnst zu essen. Komm und koste uns aus. 2-3 Schnitte durch die glibbrige Masse und Knirschen des Messers auf Porzellan. Momente der Zufriedenheit, während das Essen in dir seine Wärme verströmt. Du lehnst dich zurück, legst das Besteck auf den leeren Teller. Das ging nun aber ziemlich schnell. Komm, koste uns. Kurze Überlegung für einen Nachschlag an die Nachttankstelle zu laufen. Und innerliches Abwinken in Anbetracht der Außentemperatur. Blick auf die gelben Schlieren auf deinem Teller und allmähliches Abgleiten deiner Gedanken. Müdes Blinken mehrerer Warnlampen, die du ignorierst. Und schon legt sich dein Gemüt auf Schlagseite. Spürst du den Sog von Tiefe und schmierst ab ins Thema Nummer 1. Du, dein Leben und ich. Ich, du. Und mein Leben ohne dich. Mein Leben, deins und ich ohne dein Leben. Geht das? Du, ich und dein Leben ohne mein Leben. Stimmt das? Könnte es passieren? Dir? Ist dir was passiert? Geschieht das hier wirklich? Ja, gerade passiert was mit dir. Dein Leben, meins und ich ohne deins. Ich ohne dein Leben. Lebensabschnitte, Lebensabschnitt, da sind Messer im Spiel. Das sieht schlecht aus für dich. Und jetzt meldet sie sich wieder zu Wort. Die Uhr, die Uhr, die Uhr, die Küchenuhr. Beim nächsten Ton ist es verdammt spät und 0 Sekunden. Das Späte will nicht aufhören. Irgendein Sirup ist dir in die Seele getropft und bremst dich aus, zwingt dich in eine Warteschleife, verschleppt dich in eine endlose Verlängerung, die dir genau die Kräfte raubt, die du für einen Befreiungsschlag bräuchtest, für ein grandioses Golden Goal, das von einer Sekunde zur anderen... Klebrig kauerst du auf deinem Stuhl und wartest. Noch immer hast du kein Lebenszeichen von mir empfangen und nun beginnst du, das Fadenkreuz deines Wartens zu verschieben, richtest deine Wartestrahlen auf jemand anderen, ihn, den Mann mit der Glühbirne auf dem Kopf. Ihn, auf den fast immer Verlass ist, der allein durch seine Anwesenheit inspiriert und nie gefühlte Vibrationen verbreitet. Ihn, den Funkensprüher. Du wartest auf den Erfinder in dir. Vieles vergessen, alles auf Anfang. Das ist seine Stimme. Hinter mir das Nebelmeer, über mir der Kugelblitz. Endlich, da kommt er und holt dich ab. Ein Neutron und ein Elektron, die tanzen durch den Kupferdraht. Komm mit und fühl die Glut. Erleichtert stehst du auf und folgst ihm. Komm mit und fühl die Glut. 5, 6 Schritte in den dunklen Flur, 7, 8 Sprünge nach rechts und schon stehst du vor dem Eingang in dein kleines elektrisches Reich. Ein, 2 tiefe Atemzüge und du trittst ein in dein Arbeitszimmer, die T-Base, wie du es zärtlich nennst. Und hier streckst du nicht die Hand zum Lichtschalter aus. Hier magst du es magisch düster. Du liebst das bunte Funkeln der Dioden vor schwarzem Hintergrund, das grünliche Flackern des Oszillographen, die mondweißen Schwebebalken des uralten Pong-Spieles vom Videobeamer auf die Zimmerwand projiziert. Das vielstimmige Schnurren der kleinen und großen metallischen Bewohner deines teuren Technikzoos. Nein, du stellst die Geräte niemals ab, als wäre das Pressen einer Austaste ein Akt von Maschinenquälerei. Hier bist du in deinem elektrischen Element, versinkst im dunkelblauen Pilotensessel und legst die Füße neben den CD-Brenner. Ich denke an dich. Ja? Ich habe ihn auch geliebt, den Erfinder in dir. Ihn und nicht seine Lötkolben, Halbleiterprospekte, Platinen, Überbrückungskabel und Steckdosenleisten. Ich war verliebt in deine Stimme, wenn sie von neuen Projekten geschwärmt hat. Komm mit und fühl die Glut. In das Blitzen deiner Augen beim Auspacken, Aufbauen, Anschließen eines neuen Apparates. Welcher war mir egal? Ich denke an dich und die Nacht, als es anfing. Die Elektrode auf meiner Stirn. Komm, fühl die Glut. Die weißen Balken des Pong-Spiels an der Wand. Immer wieder hast du mich neu verkabelt. Bist hinter das Schaltpult gekrochen, hast Stecker gewechselt, Widerstände gemessen, an Reglern geschraubt. Und irgendwann hat es tatsächlich funktioniert. Allein mit der Kraft meiner Gedanken konnte ich den Schläger bewegen, den Ball treffen. Für mich war es nicht mehr als eine schöne Spielerei. Für dich war es ein Wunder. Die Entdeckung der Schnittstelle Mensch-Maschine. Der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Die Uhr, die Uhr, die Uhr. Das war der Startschuss, den außer dir niemand gehört hat. Und seitdem rennst du. Hinter mir das Nebelmeer, über mir der Kugelblitz. Nicht aufzuhalten. Auf manische Mission. Sucht und Suche nach der nächsten Maschine, dem erlösenden Zubehör, dem fehlenden Puzzleteil für die Serienreife. Dabei haben wir das Spiel nie wieder so hinbekommen wie beim ersten Mal. Egal, was du angeschleppt und angeschlossen hast und die 3, 4 Versuche, wo es für wenige wackelige Momente funktioniert hat, waren immer die, wo mir die Elektrode an der Stirn klebte. Du hattest nicht die Konzentration oder was immer dazu notwendig ist. Fühl die Glut. Ich konzentriere mich auf einen Punkt zwischen meinen Augen. Das gibt ein Signal. Und wenn du dasselbe probierst, gibt es keins. Nein, es hat nie wieder wirklich funktioniert. Und je dünner die Resultate, desto aufgedunsener deine Theorien. Dir geht es längst nicht mehr um das Patent für die telepathische Maus. Du schwärmst von globaler Gedankenfreiheit, zappelst nächtelang im Netz und strickst an futuristischen Gespinsten. Jetzt, wo klar ist, dass dieses Gerätegeschwür in unserer Wohnung nur Geld vernichten und niemals Gewinn bringen wird, beginnt es zu mutieren und wuchert zum Selbstzweck. Aus dem Erfinder ist ein Bastler geworden, ein Ranschaffer, ein willenloses Pendel zwischen unserer Wohnung und den Elektronikmärkten der Stadt. Ein Opfer dieses unseligen Mantras spar dich reich. Und viel lieber als den Schläger über den Bildschirm hätte ich deine Hand zum Telefon bewegt, damit du endlich diese Firma anrufst. Ruckzuck Räumung. Damit sie kommen und es aus unserer Wohnung herausschneiden, dieses summende, bösartig blinkende Geschwür. Aber nein, es wächst und wuchert weiter. Täglich gibst du ihm neue Kosenamen. Und dann dieser eine Abend mit den Engländern, deinen angeblichen Förderern. Dieser halblaute Satz, als du auf Toilette warst, nachdem du endlos monologisiert hast über deine Installationskunst. Dieser eine Satz, den ich nicht hören sollte. Dieses halblaute What a fucking freak. Wie bin ich da zurückgeschreckt und habe dich innerlich in Schutz genommen. Aber später kam dieser Satz zu mir zurück, immer öfter. Ich konnte mich nicht dagegen wehren und irgendwann wurde er mein Satz. Ich denke an dich. Wir sind miteinander verabredet. Date, Duett oder Duell, egal wie du es nennst, es rückt näher. Kannst du es fühlen? Hier bin ich, ganz nah dran an dir. Und ich komme immer näher. Spürst du es auch? Ahnst du schon etwas? Nein, darauf kommst du nicht. Du ahnst was, aber nicht dieses eine. Ein ungleiches Duell, zugegeben, weil ich was weiß, was du nicht weißt. Geschenkt. Ich mag es, dass du jetzt zu lächeln versuchst. Lass uns beide wieder lächeln. So viele Gründe haben wir dafür. Gleich. Die kommen unaufhaltsam näher. Einmal werden wir noch wach von dieser Uhr. Dann wird es wieder Menschen geben. Mehr als zwei. Mehr als du für mich und ich für dich. Viel mehr. Ihn da, die da, den da und die da hinten auch alle. So viele Menschen. Wenn das hier vorbei ist, und selbst für deine kleinen metallischen Lieblinge wird nicht alles ohne Reste vorbei sein, nichts ausgeschaltet bleiben für immer. Sie werden geschreddert und wiedergeboren, neu zusammengesetzt und von anderen Menschenkindern geliebt, gehasst, geschaltet oder geschasst. Ja, es ist Eifersucht auf einen Kabelsalat, aber nicht mehr lange. Diese eine Uhr, die anpackt, die Ärmel auf und Leben umkrempelt, die Zeiten nicht bloß anzeigt, sondern verändert. Ein Neutron und ein Elektron, die flitzen durch den Kupferdraht, die schlängeln sich durch den rot-goldenen Slalomkurs einer Platine und zappeln schon auf der Zielgeraden. Da! Jetzt sehe ich dich endlich lächeln. Wir stehen in Verbindung. Ich gehe auf Empfang. Bitte lass uns reden. Hörst du mir auch zu? Ich kann ohne dich nicht. Ja, genau das ist unser Problem. Wir sind miteinander verwachsen. Nicht mehr lange. Verkabelt und verstrickt. Und was da alles an uns dranhängt. Die Drähte. Die Wohnung. Der Funkensprüher. Das Früher. Das Knistern damals. Weißt du nicht mehr? Doch. Vorspulen. Diese kostbaren Momente und Bestandteile. Das sind alles wir beide und noch viel mehr. Das atmet und bewegt sich. Ein unvergleichliches Wesen. Ein Cyborg. Nein, vergiss die Kabel. Es geht um uns beide. Gib uns nicht auf. Die Uhr. Die Uhr. Die Uhr. Die Zeitschaltuhr. Ich denke an dich. Jetzt. In dieser Sekunde. Noch 7 Sekunden. Zum ersten und einzigen Mal habe auch ich gebastelt. Es funktioniert. Aus dem Flur strömt Musik. Du folgst ihr ins Schlafzimmer. Kein Licht. Du holst deine silberne Stablampe. Kein Ich. Du siehst mich und du siehst mich nicht. Meine grüne Korthose, mein oranger Wollpullover, meine blauen Lederstiefel liegen vor dir auf dem Boden. In Körperform, ein Kleidermensch. Du schaust ihn an. Ein singendes Knistern dringt aus dem Flur. Es kommt aus deinem Arbeitszimmer. Ein melodisches Zirren und Säuseln der Geräte unter Überspannung. Ein Quieken wie von einem Lebewesen. Ein elektrisches Aus. Die Gedankensenderin. Hörspiel von Till Müller-Klug. Mit Miriam Abbas. Musik Christoph Theiler. Technische Realisation Anna Kunzio. Regieassistenz Maria Lind. Regie Renate Pitroff. Eine Produktion von Deutschlandradio Berlin mit dem Österreichischen Rundfunk 2000.